batalla ganada. No existe placer mayor. El botín del perdedor, fundírselo en la posada. Señora de la posada, mueva ya sus posaderas. Que de nuestras faltriqueras sacará buena tajada. Combate, la se tengo que aplacar. La primera jarra va. La segunda jarra es por los amigos caídos. Tanta sangre que han vertido, tanto vino he de beber. Sangre, por la boca llenaré lo que vertí en cada herida. Otra jarra es servida. Y que mal rayo me parta, y que me pudra la peste, y el festín se me indigeste si no puedo con la cuarta. Ningún amigo se alarme, me debe ver esta sexta, alzada sobre mi testa porque aún puedo levantarme. Séptimo tinto, que me sacie los instintos y me riegue el paladar. Dedicado a calamar. Y si en la octava termino, no es que me tiemblen las piernas, es que cierran las tabernas y hay que volver al camino. Yeah. wróciła na ciemne pole. Tam w lesie stary młyn wodny, gdzie czorty upiory go strzegą. Dziewka zwabiona owocem do młyna biegnie wesoło. Czorty upiory ją złapią, będą miały uciechy. Oh, tra le fiamme impotenti i ricordi avvolgono, corpi sguardi mendicando implorano un lontano perdono, feci in animo Satan. Aufstand! Rock the best with prisión y todos los deseos, un llanto que despierta a mi corazón. Me susurra que hay amor en medio de la soledad, cruzando a nado el mar. A la sombra del dolor se oculta tu calor, huyendo hacia ningún lugar. El invierno llegará, tu piel me arropará, si dejas que camine junto a ti. En mis sueños tus caricias se convierten en deseos que recuerdan lo vivido y que nunca olvidaré. Sentimientos que se funden cuando el sol calienta el amanecer, el amanecer. Conozco el viento que me hizo naufragar y aislado me acompaña solo la amistad. Tengo sed de comprensión, tú me puedes saciar acariciándome. Mil estrellas portaré, solo llegando a la locura del placer. Y en mi celda lucharé, y en ríos te veré, con el reflejo de Attention! tomas con alcohol. Cuando una anciana hasta a mí se acercó, ¿qué te ocurre, joven? Preguntó. ¿Cuál es la pena que te da ese dolor? Ábreme tu corazón y yo te daré la solución. Mi amada ayer se marchó con un tipo mayor que yo. Era más joven con valor, pues ella se enamoró. Así que háblame, buen señor, si es de mala incuración. Solo préstame atención, te daré la solución. Tus dolores, fruteridos corazones, aunque tengan mal de amores, curaremos las heridas, echaremos sidra y birra, y estas caras son tus penas, no me importa tu condena. Farewell to the earth. Wir gleiten auf den Flanken durch den schwarzen Pulverraum. Die vollen Schiffe wanken, doch wir sind noch wohl auf. Wir steigen in die Wanten und warten auf den Wind. Mit einem Fass voll rum wird ein neuer Kurs bestimmt. Auf den Meeren sind wir ewig frei und unbeugsam. Sind wir Kaiser, Papst und König, aber niemals Bettelmann. Um dem Galgen zu entfliehen, suchen wir die neue Welt, wo wir nicht den Heuchler dienen, wo der alte Kodex fehlt. An Schnee und Eis vorbei und den Grüßen und Getümen treiben uns die Stürme zu den Inseln tiefen Süden. Kaiser, Papst und König, aber niemals Bettelmann. Auf den Meeren sind wir ewig, frei und unbeugsam. Sind wir Kaiser, Papst und König, aber niemals Bettelmann. Auf den Meeren sind wir ewig. le cime scintillano di strani bagliori, la realtà al suo confine è mutato ormai, uomo di fede non guardare cosa accade fuori, sulle montagne c'è una strana danza, voci d'inferno, stridono di catene, l'eco riporta di balza in balza, c'è chi dice sia lo spirito e nulla di cacciatore, è arrivato fra noi la caccia morta, caccia del diavolo, questa è la tua porta, no, no, no, no, no, no, no, no. Caccia del diavolo, bussa alla tua porta. Le demoni di Zezia di guerriere, le carri salgano, le dita pagane, seguite schön. Fanfaren und Trompeten, ein Hofgefest des Frühlings. Im Wind die Fahnen wehten, mit Speis und Trank und viel Gesang. Zur Freude der Menschen all. Ein Turnier im Lanzenstoß, der Preis war kolossal. Wer als Letzter auf dem Rosse, dabei die anderen alle liegen, doch mit des königlichster Tochter beim Tanz die Lieder biegen, so kamen sie von nah und fern und stürzten ins Gefecht. Denn für diese tolle Frau waren so manche Schmerzen recht. Ein junger Edelmann, schon fast als Sieger wähnte, sah er den schwarzen Ritter an, wie er am schwarzen Pferd lehnte. Hey, willst du kämpfen oder warten? Schrie der Edelmann, und er sich versah, spürte, wie man fliegen kann. Der letzte Tanz ist so zart wie die Rose. Der letzte Tanz ist ruhig, sie sagt der Zeitlose. Der letzte Tanz, sie ist so zart wie die Rose. Der letzte Tanz ist ruhig, sie sagt der Zeitlose. Geschehen. Der schwarze Ritter war der Sieger. So will ich denn den Preis erhoben, sagt er und kniet sich nieder. Schwarze Wolken zogen auf, als die Musik zum Tanze rief. Das Volk wird nur mehr angstvoll stehen, als es gewahrte, was dort lief. Der letzte Tanz ist so zart wie die Rose. Der letzte Tanz brüllt, sie sagt der Zeitlose. Der letzte Tanz, sie ist so zart wie die Rose. Der letzte Tanz brüllt, sie sagt der Zeitlose. Zart wie die Rose, der letzte Tanz brüllt, sie sagt der Zeitlose. Der letzte Tanz ist so zart wie die Rose. Der letzte Tanz brüllt, sie sagt der Zeitlose.